Das richtige Gelände gewählt, ermöglicht der südliche Kriegsschauplatz ein verhältnismäßig frühes Losschlagen. Ein errungener Erfolg kann hier im leicht beweglichen italienischen Heer eine Panik hervorrufen und dadurch rasch vergrößert werden. Wird der Angriff mit ganzer Kraft durchgeführt, so winkt der Zusammenbruch der gesamten italienischen Front. Die Entente wird, was sie an Divisionen nur besitzt, auf diesen Kriegsschauplatz werfen, um die Katastrophe abzuwenden. Sie werden Gefahr laufen, in die Panik mitverwickelt zu werden. In Italien winkt die Möglichkeit, die Angriffe bis zur Vernichtung des Gegners fortzuführen. Der Süden Frankreichs kann beim Gelingen bedroht werden. Es ist außerdem unabweisbare Notwendigkeit für die Mittelmächte, einen Schlag zu führen, der erhebliche Kräfte der feindlichen Heere vernichtet, die einzige Möglichkeit, das furchtbare Übergewicht wettzumachen, das die Entente durch das Eintreffen der Amerikaner gewinnen wird. Die Zeit arbeitet gegen die Mittelmächte. Aus strategischen Gründen, aber auch zur Aufpeitschung der müde werdenden Heimat, muss rasch ein großer Sieg errungen werden. Welche Kräfte müsste Deutschland für diese Offensive aufbieten? Waren es 1917 an die 7 Divisionen, so wird man jetzt mit einer doppelten Zahl rechnen müssen, aber diese 12, äußerstenfalls 15 Divisionen reichen aus, um auf dem südwestlichen Kriegsschauplatz einen wahren Umsturz herbeizuführen. Und 15 Divisionen von der Westfront abgezogen, bedeutet für diese keine solche Schwächung, dass sie für die Zeit der Offensive gegen Italien um ihre Behauptung bangen müsste. Die Westfront würde immer noch 10 bis 15 Divisionen Überlegenheit über die Vereinigten Ententeheere besitzen. Auch wird der erste Durchbruch sogleich den Westen fühlbar entlasten. Nur muss er frühzeitig erfolgen. Die Angriffsdivisionen von Ende 1917 sind ja auch noch im Süden. Jedoch Ludendorff gibt vor dem italienischen einen Angriff gegen die englisch-französische Front den Vorzug. Er lässt auch die noch in Italien stehenden Truppen nach dem Westen abrollen. Ebenso wie seinerzeit Falkenhayn ist nun er von der Westfront hypnotisiert. Er hat vergessen, dass die Entscheidung in Frankreich wirklich nur als der brutale Endkampf erzwungen werden kann, wenn überall erst die feindlichen Heere zur Ruhe gebracht worden sind. In Ludendorffs Irrtum wirkt sich allerdings auch die seit den Tagen der Reichsgründung so verhängnisvolle Unterschätzung der österreichischen Angelegenheiten aus, im Falle des Weltkriegs das Unterschätzen der einzigen rein österreichischen Front, der gegen Italien. So trennen sich die Mittelmächte vor der letzten Entscheidung von Neuem. Ludendorff bereitet den großen Angriff im Westen vor, die Österreicher rüsten zum Schlag gegen Italien. Getrennt angreifend wird keinem der Siegeskranz zuteil werden. Ihre strategische Verirrung aber wird dem Gegner die Möglichkeit bieten, seine überströmenden Menschen- und Materialkräfte zu entfalten, und dann gibt es kein Entrinnen mehr. General Ludendorff erwägt die Aussichten des Angriffes im Westen. Hier stehen von Norden nach Süden Engländer, Portugiesen und Franzosen, unter diesen auch schon amerikanische Divisionen. Der Feldherr wählt schließlich den Abschnitt zwischen Arras und La Fère, die empfindliche Nahtstelle zwischen dem englischen und dem französischen Heere. Hier sollen gegen die 3. und 5. englische Armee 50 für diesen Angriff sorgfältig geschulte deutsche Divisionen antreten. Mannschaften und Offiziere, auch die höheren Führer, haben die erforderliche Ausbildung für die Angriffsschlacht erhalten. Auf 1 Kilometer Breite sollen 100 Geschütze in Aktion treten. Die Bataillone sind reichlich mit schweren Maschinengewehren ausgestattet. Die kleinste Gefechtseinheit, die Schützengruppe, führt leichte Maschinengewehre mit sich, um feindlichen Widerstand rasch brechen zu können. Die Infanterie erhält Begleitgeschütze und leichte, fahrbare Minenwerfer. Schlachtfliegergeschwader werden ihr das Vordringen erleichtern. Ihrem Sturme aber wird in engstem Abstande zermalmendes Artilleriefeuer eine Feuerwalze vorausgehen. Bleiben Sturmtruppen und Feuerwalze in der engen Verbindung, die der Führung vorschwebt, dann gibt es für die Verteidiger kaum noch die Möglichkeit, Widerstand zu leisten, dann ist, was noch lebt, eine Beute des Siegers. So darf der General hoffen, mit seiner mächtigen Stoßtruppe den Feind zu überrennen und wenn möglich die Verbindung zwischen den Engländern und Franzosen zu zerreißen. Für Zwischenfälle im Kampfe hat er leicht bewegliche Verfügungsdivisionen bereit. Der Generalquartiermeister kann seinem kaiserlichen Oberbefehlshaber die Meldung erstatten, dass das deutsche Heer versammelt und wohl vorbereitet an die größte Aufgabe seiner Geschichte herantrete. Die Entente, zunächst zum Abwarten gezwungen, hat eine Hauptreserve, die sogenannte Manövrierarmee, gebildet, die im März 30 Divisionen umfasst und durch amerikanische Verstärkungen ständig gespeist, im Juli bereits eine Stärke von 65 bis 70 Divisionen erreicht. Sie besitzt ein engmaschiges Verbindungsnetz hinter den Fronten. Durch zahlreiche im ganzen Bereich der Westfront durchgeführte Erkundungsstöße täuscht die oberste Heeresleitung den Feind über die Stelle des Angriffs. In den Morgenstunden des 21. März liegt von 4 bis 6 Uhr schwerstes Gasfeuer auf den feindlichen Batteriestellungen, dann von 6 bis 9 Uhr auf den Gräben, bis es sich um 9 Uhr zur Feuerwalze verdichtet, hinter der sogleich die Infanterie der 17., 2. und 18. Armee auf einer Front von 80 Kilometern unter Aussparung des Raumes von Cambrai antritt. Am besten gelingt der Stoß bei der 18. Armee des Generals Hutier. Die 2. Armee setzt sich erst am nächsten Tage durch und wird beim weiteren Vormarsch durch das Trichtergelände der Sommeschlacht arg gehemmt. Die 17. Armee unter Otto von Below kommt nur wenig voran und erlahmt unter schweren Verlusten schon in den nächsten Tagen. Die 18. Armee aber hat, noch durchaus kampfesfrisch, bereits am 27. März mit der Einnahme von Montdidier ein Gelände von fast 70 Kilometern Tiefe durchmessen. Ihre und der 2. Armee Erfolge veranlassen die oberste Heeresleitung, den Hauptstoß auf Amiens zu lenken. Wird die Stadt besetzt, dann ist die Verbindung zwischen den Engländern und den Franzosen so gut wie zerrissen. Der entscheidende Erfolg winkt. Jedoch man kommt nicht mehr über das eroberte Morieux hinaus, denn schon sind überall französische Reserven erschienen, die Lücke zu schließen. So endet vor den Toren von Amiens in den ersten Apriltagen der große deutsche Ansturm, der 90.000 Gefangene, aber nicht den entscheidenden Durchbruch bzw. die Vernichtung der englischen Armee gebracht hat. Der Gegner konnte zu rasch eingreifen, die deutschen Mittel waren zu begrenzt. Auch machte sich zum ersten Male im deutschen Heere ein Erlahmen der Manneszucht geltend, da sich die in die feindlichen Stellungen eingedrungenen Truppen stellenweise bei der Plünderung von Lebensmittelmagazinen, besonders auch der Alkoholvorräte, kostbarste Zeit entgehen ließen, die in den ersten entscheidenden Tagen unersetzlich war.